Justiz versagt, dann ist SJ am Start. Der Gerichtshof des Rap, halt die Fresse, du Arsch. Denn mein Messer ist scharf und ich richte dich hin. Stress nicht mit mir, du weißt, dass ich gewinn. Wenn die Justiz versagt, dann ist SJ am Start. Der Gerichtshof des Rap, halt die Fresse, du Arsch. Denn mein Messer ist scharf und ich richte dich hin. Stress nicht mit mir, du weißt, dass ich gewinn. Klingt irgendwie unmöglich. Wer ist der Boss? Nennt mich euer Ehren, das ist dein Untergang. Du wirst heute sterben, halt dein Maul, du Bitch. Die Guillotine ist bereit, du kannst zwar reden, aber Selbstjustiz ist Zeit. Mein Messer steckt im Gürtel, der Gürtel klatscht in dein Gesicht und macht dir klar, dass du nicht bist, am Ende nur ne Bitch. Ich wege auf, wege ab, heb die Faust und mach dich platt. Ich wohne hier und da und zerficke trotzdem deine Stadt. Ich werfe Bomben, weil ich denke, dass es richtig ist. Ich hintergehe dein Sicherheitssystem mit einer List. Ich wachse wie ein Baum und supporte TP Entertain. Ich habe Homies an jeder Ecke, kannst du es sehen? Mein Messerstich von mir ist fast immer tödlich. Trotzdem finden deine Ladies mich wunderschön. Ich vergesse nie das Ziel, die Ausrottung der Red Crews. Ich halte dir die Augen auf beim Massaker, schau jetzt. Wenn die Justiz versagt, dann ist SJ am Start. Der Gerichtshof des Rap, halt die Fresse, du Arsch. Denn mein Messer ist scharf und ich richte dich hin. Stress nicht mit mir, du weißt, dass ich gewinn. Wenn die Justiz versagt, dann ist SJ am Start. Der Gerichtshof des Rap, halt die Fresse, du Arsch. Denn mein Messer ist scharf und ich richte dich hin. Stress nicht mit mir, du weißt, dass ich gewinn. Klingt irgendwie erregend. Der Henker hat die Maske auf und kommt bei Nacht in dein Haus. Nimm dein Geld, nimm dein Schmuck und gib dir die Faust. Ich habe freie Bahn, deine Leute sind im Stau. Ich kille Drogenopfer, weil ich gebe dir aufs Maul. Meine Drugs, meine Messer, meine Maske, meine Raps, deine Schuppen, deine Pickel, deine Leute sind weg. Du bist ein Pseudo-Gangster und nennst dich der King. Doch du interessierst mich genauso sehr wie Curling. Guck dich um, keiner weiß, was Recht und Ordnung ist. Also definiere ich es neu und ermord dich. Spaß, fick dich, jetzt bin ich krass. Ihr kritisiert mein Rap im Internet, ihr Wichsers. Ihr seid keine Rapper, ihr seid kleine Punker. Ihr steppt auf die Bühne in Pumps und Tigatanga. Der Hammer schlägt aufs Pult, die Verhandlung ist geschlossen. Das Urteil wird verkündet, du wirst von mir erschossen. Wenn die Justiz versagt, dann ist SJ am Start. Der Gerichtshof des Rap, halt die Fresse, du Arsch. Denn mein Messer ist scharf und ich richte dich hin. Stress nicht mit mir, du weißt, dass ich gewinn. Wenn die Justiz versagt, dann ist SJ am Start. Der Gerichtshof des Rap, halt die Fresse, du Arsch. Denn mein Messer ist scharf und ich richte dich hin. Stress nicht mit mir, du weißt, dass ich gewinn. Wenn die Justiz versagt, dann ist SJ am Start. Der Gerichtshof des Rap, halt die Fresse, du Arsch. Denn mein Messer ist scharf und ich richte dich hin. Stress nicht mit mir, du weißt, dass ich gewinn. Wenn die Justiz versagt, dann ist SJ am Start. Der Gerichtshof des Rap, halt die Fresse, du Arsch. Denn mein Messer ist scharf und ich richte dich hin. Stress nicht mit mir, du weißt.